gesagt, was ich gebracht, den Zauber rennt ich fort. Der löst dem Jung die starre Zung, die Wurzeln Mandragor. Hier ist sie recht knabenhaft und ekelhaft seufzt er. Mein Erfind hat gleich, er dreht sich rot wie ein junger Hund und spricht so butterweich, butter, butter, butterweich. Sprich seinen Namen, ja. Sprich seinen Namen. Er sagt, Tod, Tod, oder Turandot. Und weiteres war aus ihm nicht zu locken. Unfähiger Mann! Ist das dein ganzer Witz? Hinweg, hinweg! Und dich! Mann oder Unmann, unfähig, fähig. Meinen Witz kann mir niemand schneiden. Verdienst und Undank, das ist nun alt. Geist wird verhöhnt, Genie weg, Ärger. Ruffaldino bleibt derselbe, wird der Neid auf Gelb und Gelbe, Mann von Bestand, scharf und gewandt, von reinen Sitten stahlen, im Reich der Mitten keuschen, Mannes strengen Handels, geh! Dir ungetreu und tätigst es Graf. Seid getrost, Prinzessin. Noch lange währt dieser lange Tag. Wer weiß, was die nächste Stunde bringt. Der Kaiser kommt zur Prinzessin. Mein Kind. Was befiehlt mein kaiserlicher Vater? Die Kröte. Warum so feierlich? Siehst du nicht, wie ich dich liebe und vor dir zerfalle aus Gram? Ich bin ein sehr alter Mann geworden. Ich will euch nicht betrüben. Ach. Schön, brav und kindlich gesprochen. Schau her, was ist das? Was ist das? Eine Rolle. Eine Rolle? Was steht darin? Was steht darin? Die Namen, die du nicht weißt. Die ich nicht weiß? Die du nicht weißt. Mein Vater, ich kenne die Namen. Kenne die Namen nicht. Das soll morgen vor dem Divan sich erweisen. Halsstarriger! Jetzt kriegt sie's! Unwissende! Kommt in Affekt! Ehrlose! So höre! Heimliche Kunde kam mir zu. Oh, Herzchen hat. Nun, meine Tochter, andere im Palast ebenso gebildet sei in diesem Punkte als Kaiser Alto. Wer könnte es sein? Suchte nicht zu weit. Die beiden Minister suchte nicht zu hoch. Du scheinst etwas zu verbergen, vielleicht zu enthüllen, Adelma. Erhebt mich, Freundin, ja, ich bin's zu. Ich darf es sein, da ich von Königen stamme. Doch hält ihr mich als Gravin? Gebt mich frei, ihr sollt erfahren, was ihr lebt, mich zu kämpfen. Denn ich weiß des Fremden Kunst und Namen. Ich schenk euch frei. Schenkt mir drum die Beine. Zwei kluge Mädchen kommen leicht ins Reine. Freiheit gegen Freiheit, was mir verdammt. Er hat mich einst verlacht, als ich ein Kind die Arme nach ihm streckte. Ich hab es es macht mich ganz weich, es gemahnt mich so sehr an die Lagune. Etwas halten, Pantalone, seid doch schließlich der Kanzler. Etwas Haltung käm zu statten deiner Zunge, mein Herr Tatradra, Tartaya. Ich drück mich eben getroffen aus. Schaut nur die Prinzessin, rudert daher als wie eine Trauergonde. Und hier Kapaun lässt die Flügel hängen. So bin ich noch am Leben und diese Trauerklänge gelten sie mir, mein Sohn. Sie deuten ihre Niederlage. Es tut mir leid um sie, ist sie doch mein Kind, doch eine Lehre verdiente sie längst. Nun, meine Tochter, diese Zeichen von Trauer sollten meiner Erniedrigung die äußeren Merkmale geben. Euch, Prinz, tönen sie als Siegesgesang. Nicht um den Preis eures Leidens möchte ich gewinnen. Also lasst lustig aufspielen. Schnell! Noch nicht! Die Rache mir süßer zu gestalten, führt ich euch sanft in die Irre. Nun aber, starre in den Abgrund, der sich vor dir auftut, und beweine deinen Übermut. Hört! Höret ihr alle! Seinen Namen will ich euch künden. Kalaf, Sohn des Timur. Du bist entlassen.